freundlich an, o Bild aus weiter Ferne, und winkest dem verbannten Mann, er käme gar zu gerne, er käme gar zu gerne, gar zu gerne. Die ganze Jugend tut sich auf, wenn ich an dich gedenke, als ob ich noch den alten Lauf nach deinem Hause lenke, nach deinem, deinem Hause lenke. Gleich einem, der ins tiefe Meer die Blicke lässt versinken, nicht sieht, nicht hört, um ihn her, viel tausend Schätze winken, viel tausend Schätze winken. Gleich einem, der am Firmament nach fernen Sternen blicket, nur diesen kennt, nur diesen nennt, und sich an ihm entzücket, an ihm, an ihm entzücket. Thank you. im Lienen fliehe und jauchzet und singet vom Duft berauscht die liebestrockene Lieder, die liebestrockene vom Himmel der Sterbeschar und das Glühwürmchen in der Liebe Schoß, dann lasse ich sie aus den Armen los und küsse ihr scheinend das Augenpaar und küsse ihr scheinend das Weiß nicht mehr, was war es doch. Ich sah die Sonne drüber glühen. Mich dünkt, ich seh es noch. Mich dünkt, ich seh es noch. Es war ein Duft, es war ein Glanz, die Seele so wie hindurstet ein. Sie zu einem Kranz, wo mag er Liebe sein, wo mag er Liebe sein. Ich such an jedem Blümchen nach, um jenen Schmerz, um jenes Licht. Ich forsche jeden Sommertag, doch solche find ich nicht, doch solche find ich nicht. Ihr wusstet nimmer, was ich trieb, ich suchte meinen alten Kranz. Er war so frisch, so licht, so lieb, es war der Junge.